Der schon erwähnte Drehbuchautor Christopher Vogler wiederum brachte in den 80er Jahren Campbells Überlegungen zur Heldenreise in Form eines siebenseitigen Memos seinen Kollegen und somit der Populärkultur Hollywoods nahe. Natürlich hatten sich bereits andere Leinwanderzähler wie George Lucas, Francis Ford Coppola oder Steven Spielberg von Campbells Werk inspirieren lassen, aber durch Voglers Memo, das er später in einer Langversion veröffentlichte, die ein Standardwerk fürs Drehbuchschreiben werden sollte, die Odyssee der Drehbuchschreiber, Romanautoren und Dramatiker, wurde die Heldenreise als Schablone für erfolgreiche Unterhaltung immer bekannter und beliebter. Fußnote: Voglers Memo landete schließlich bei Jeffrey Katzenberg, dem damaligen Leiter von Walt Disney Pictures, der ihn daraufhin sofort als Story Consultant engagierte, und zwar für König der Löwen, eine klassische Heldenreise. Ende der Fußnote. Menschen mit sogenannter klassischer Bildung werden längst anzumerken haben, dass die Struktur des griechischen Dramas nach Aristoteles mit jener der Heldenreise vergleichbar ist, und sie haben recht. Dessen fünf konstituierende Elemente, Exposition, Steigerung, Höhepunkt, retardierendes Moment und Katastrophe, sind leicht in Campbells Heldenreise wiederzufinden. Letztlich ist dieselbe Entwicklung immer wieder neu beschrieben und benannt worden. Die Bezeichnungen ändern sich, ihre Funktionen bleiben. Erster, zweiter, dritter Akt. These, Antithese, Synthese. Verliebt, verlobt, verheiratet. Man kann diese Trias immer weiter vereinfachen. Etwas fehlt, jemand sucht, jemand siegt. Mangel, Kampf, Gewinn. Dieses Erzählschema ist so omnipräsent, dass man es sogar empirisch messen und erforschen kann. Erinnern Sie sich an das Märchen vom Aschenputtel? Eine gutherzige, fleißige junge Frau wird nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern als Haussklavin missbraucht, kann sich jedoch mit Hilfe einer gütigen, magischen Person verkleidet zum Ball eines Prinzen schleichen. Um nicht enttarnt zu werden, muss sie pünktlich vom Fest flüchten und verliert dabei ihren Glaspantoffel. Dank dieses Schuhs kann der Prinz das gesamte Königreich absuchen, um die schöne Unbekannte wiederzufinden.